Manchester ist ein scheinbar unerschöpfliches Reservoir für Bands und Musiker. Seit Jahrzehnten ist die mittelenglische Stadt das britische Zentrum für Popmusik. Nun macht ein neuer Bandname aus Manchester von sich reden. I Am Clute. Es ist ein Trio, das früher eher die akustischen als elektrischen Instrumente bevorzugt hat und dessen Chef früher Straßenmusik gemacht hat. Dieser John Bramwell stand für die heutige Sendung zum Interview zur Verfügung, obwohl er derartige Pressegespräche eigentlich überhaupt nicht mag. Paul Baskerville unterhielt sich mit ihm. Mit To You von ihrem Debütalbum Natural History. John Bramwell, der Sänger, Gitarrist und Songschreiber von I'm Clute, ist zwar ein jungenhafter Typ, aber er hat einen erfahrenen Blick. Er war jahrelang Straßenmusiker, hat überall gejobbt, hat es als Solokünstler unter dem Namen Johnny the Dangerous versucht, aber erst seit 1999 hat er eine Band, I'm Clute. Es ist ein Trio, Peter Jobson spielt Bass und Andy Hargreaves spielt Drums. Um die Jahrhundertwende war die Band Bestandteil der englischen New Acoustic Movement. Andere Zeitgenossen dieser Art waren sofort erfolgreich, wie Badly Drawn Boy, Kings of Convenience oder Touring Breaks. Aber I Am Clute schien hinterher zu hinken. Nach der Erscheinung des aktuellen, selbstbetitelten zweiten Albums scheint es endlich für die Band bergauf zu gehen. There's only one way of judging it, and that's the size of the audiences that you play to. And, you know, we've just played some sold-out gigs, and we've played Glastonbury Festival for the first time. And Man kann den zunehmenden Erfolg nur nach der Größe des Publikums beurteilen. Wir haben gerade Konzerte gegeben, die ausverkauft waren. Wir traten auch beim Glastonbury Festival auf. Wir haben, was Publicity betrifft, auf jeden Fall an Profil gewonnen. Außerdem hat das Debütalbum Natural History noch sein eigenes Leben. Es wird unter Freunden weiterempfohlen. Das erste Album verkauft sich noch durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Keiner könnte uns den Vorwurf machen, die meist gehypte Band der Welt zu sein. Morning Rain von Ironclude von ihrem Debütalbum Natural History. Ironclude kommt aus Manchester in England. Seit den 70er Jahren hat der Ort einen besonderen Ruf als Musikstadt. Betrachtet Bramwell Ironclude als ein typisches Erzeugnis der grandiosen Manchester-Tradition. I think Manchester is a great place for music. It has a self-perpetuating myth. People go there to be in bands. That's Manchester ist ein toller Ort für Musik. Der Manchester Mythos ist eine Kettenreaktion. Es bietet sich an, dahin zu ziehen, wenn man Mitglied einer Band werden will. Deshalb gibt es mehr Bands dort als woanders. Infolgedessen gibt es dort mehr gute Gruppen aus Manchester als woanders. Dennoch war ich immer der Meinung, dass es unwichtig ist, wo man herkommt. Wichtig ist nur, dass man gut ist. Als ich bei Gigs auf das Thema Manchester angesprochen worden bin, war ich nie daran interessiert, am Gespräch teilzunehmen. Ich bin eher daran interessiert, möglichst viel über die Welt zu erfahren, als meiner Manchester-Persönlichkeit treu zu bleiben. I've got to stay true to my Mancunian persona. Musik. Could you stand another drink? I'm better when I don't think. Seems to get me through. Say, do you wanna spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell. In a room without a view. Hey, heard you read another book. Should've taken another look. Who am I without you? Get me through. Say, do you wanna spin another line? Like we had a good time. Not that I need proof. Swell, we're living in a hotel. Someone's ringing my bell. In a room without a view. Hey, heard you read another book. Should've taken another look. Who am I? Proof von dem aktuellen Album I Am Clute. John Bramwell hängt seine Herkunft nicht gerne an die große Glocke, vielleicht weil er so sehr der typische Manchester-Mensch ist. Vielleicht hat er Angst, wie eine Karikatur zu wirken. Bramwell wirkt im ersten Moment mufflig, wird aber sehr schnell freundlicher, kann sehr komisch, aber auch sehr ernst sein. Er singt mit starkem Manchester-Akzent. Seine Persönlichkeit ist so wie seine Songs, traurig und humorvoll, ironisch. I think a lot of the melodies that we have are really quite gorgeous, and so it makes me want to make the lyrics sharper than. Ich glaube, unsere Melodien sind zum Teil ganz herrlich und meine Texte sind dafür ungewöhnlich bissig. Ich hoffe, dass die Songs nicht als traurig rüberkommen. Das ist nicht meine Absicht. Die Lieder sollen lediglich die Gespenster in unserem Leben darstellen. Wir haben alle Eigenschaften, die unbestimmbar sind. Wir können diese Gefühle schlecht ausdrücken. Musik ist eine abstrakte Form, um dies zu tun. Ich glaube nicht, dass die Songs traurig sind. Einige sind ziemlich unverblümt und stellen viele Fragen. Quite pointed and questioning. Hell for leather, lathered, drunk. You're soused, you're pissed, you're sunk. The jukebox now is drunk. Along the way, had a call last Saturday to say I'd thrown my friends away. Reverse the charges on them all. I made a lot of calls. Is there a storm coming? Or are we just another shower? Is there a storm? Coming, coming, coming, coming. from harm. Rang the bells, raised alarms. I would have kept them all at bay, except I thought I heard you say, "You're the leper boy, you can't come in. The monkey gods are now your king. You're out, you're in, you're out, you're in, you're out, you're in, you're out. Is there a storm coming? Or are we just another shower? Is there a storm warning? Has someone just cut the power? Is there a storm coming? Or are we just another shower? 'Cause there's a storm coming. Coming, coming, coming, coming, coming, coming. Held for leather, lathered, drunk. You soused, you pissed, you sunk. The jukebox now is drunk, just along the way. Had a call on Saturday to say I'd throw my friends away. Reverse the charges on them all. I made a lot of call. Is there a storm coming? Or are we just another shower? Storm Warning von Ian Clutes von ihrem Debütalbum Natural History. Die Songs auf Platte wirken sehr persönlich und intim, aber live ist Partystimmung angesagt. Seine lustigen Ansagen zwischen den Liedern scheinen irgendwie im Gegensatz zu der Intensität der Songs zu stehen, als ob er nicht will, dass der Abend zu ernst wird. I think there's a lot of duality in the songs and questions about you know, I often say, like on Favorite Sky, it's yeah, and who am I to pull the stars from your favorite sky? I think a lot of the time. Ich finde, es gibt eine gewisse Dualität in den Songs. Zum Beispiel beim Lied From Your Favorite Sky singe ich, who am I to pull the stars from your favorite sky? Wer bin ich, um dir deine Träume zu nehmen? Die Person, über die ich angeblich singe, bin ich oft selbst. Es ist nicht bewusst so geschrieben, aber das Schreiben ist eher ein unbewusster Prozess. Die Songs wirken manchmal weniger persönlich, als sie eigentlich sind. Aber bei Konzerten hat es den Vorteil, dass der Gig keine permanente, intensive Stimmung hat. Bei Konzerten würde ich erstmal eine gewisse Normalität beibehalten, bis ich mich mit dem Raum und Publikum wohlfühle. Und dann kann ich mich öffnen und die Intensität schlägt wie eine Bombe ein. Der letzte Teil des Gigs ist dann sehr intensiv. And the last bit of the gig is intense. But if I just got to balance it, I've got to feel the room and feel the audience and feel where we're all at for a while before going for it. Tragic death, I know you do. Do you wail? Do you weep? Do you sing yourself to sleep, your delicate flower? Joy, you're every girl and boy. You know you are, you know you are. And you dress dame. And you burn on a Catholic flame by the hour, by the hour. Savoir-faire. Put cheap bleach on your hair. You know you do. You know you do. Do you dare take a breath? Do you dream of a tragic death? You delicate flower. From Your Favorite Sky von I'm Clute von ihrem aktuellen zweiten Album I Am Clute. Ein Lied auf dem aktuellen Album Cuckoo wirkt sehr bedrohlich für I Am Clute-Verhältnisse. So düster klangen sie noch nie. It's a song, really, I suppose, about psychosis and about not feeling like an outsider. Das Lied handelt eigentlich von einer Psychose und vom Gefühl, sich wie ein Außenseiter zu fühlen. Ein Kuckuck hielt ich für eine gute Metapher für mich. Er ist eine der seltsamsten Spezies überhaupt. Er wird im Nest eines anderen Vogels geboren, er tötet seine Stiefgeschwister und seine Stiefeltern, dann findet er einen anderen Kuckuck und legt ein Ei im Nest eines anderen Vogels. Er kann nichts für sein Naturell und er ist unfreiwillig ein Außenseiter, aber er singt wunderschön. Ich erzähle ein seltsames Zeug in diesem Song. Ich wusste nicht, was ich schrieb. Die Texte zu diesem Lied kamen direkt aus meinem Unterbewusstsein. I'm saying some very strange things in that song and it was good. I got into a frame of mind where I wasn't thinking and that's what came out. Top of the mountain, run like a river, fall like a fountain. The grass still is growing, the wind is still blowing about you. Reels like a strain, drinks like a scholar. Drown in this town, you can feel for $1. Since when were you bitten? Whence were you smitten? Like your father, your sister, your mother, threw out in chains, wild and childhood and cuckoo. Feels like a role, looks like no other, wrists like a dream, one you discover. Seems like it's bitten, whence were you smitten? $1. Once were you smitten? Where were you? bitten cuckoo. Stand like a rock, cuckoo. Cuckoo. I am Clute mit Cuckoo von dem zweiten Album I am Clute. Das Debütalbum Natural History 2001 klingt halb so dynamisch wie das aktuelle zweite Album. Es hatte für mich fast einen Demo-Charakter. War es der Sound einer Band, die ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen konnte? Der Produzent war Guy Garvey von der Manchester-Band Elbow, der noch recht jung war und als Produzent unerfahren. No, I think what we did with Natural History was exactly right. I think we recorded it in a church on the Isle of Mull, and we did it in over 6 weeks, and we were the four of us, three in the band and Guy. Ich glaube, wir haben das Richtige beim Album Natural History gemacht. Es wurde innerhalb von 6 Wochen in einer Kirche auf der schottischen Insel Mull aufgenommen. Es waren wir drei und Guy Garvey. Wir sind in der Zeit keine anderen Menschenseele begegnet. Der Sound des Albums wurde von der Kirche geschaffen. Das natürliche Hallen des Gebäudes ist auf dem Album drauf. Daran konnte man nichts ändern. Aber das war auch der Charme der Platte und das Album verschaffte sich dadurch eine ganz eigene Welt. Ich war sehr zufrieden. Dennoch reflektierte Natural History nicht unsere Fähigkeiten als Liveband, im Gegensatz zu dieser aktuellen Platte. Das neue Album wurde quasi live im Studio aufgenommen. Alles wurde sehr nah am Mikrofon aufgezeichnet. Wir nahmen die Aufnahmen, die in Manchester entstanden sind, zu einer der besten Studios der Welt. Dort wurde der Sound geschliffen, aber er konnte nicht zu sehr auf Hochglanz gebracht werden, weil die Aufnahmen letztendlich live waren. Das zweite Album ist kraftvoller und klingt eher wie die Liveband I am Clute. Too polished because you, initially you've only got a live recording, so it can never get too posh, you know. But it's definitely got a lot more beef to it, and it's, I think, as I said before, closer to what we do live. Twisted on destiny, fate and three wishes, we're fucking with fire. Someone else does the dishes. In the meantime, my memory reminisces and twists. Is that blonde blue-eyed boy your leech, your lover? 'Cause one of these days he'll be one or the other. There are one or two things you didn't discover about. Blood on your leg. I love you. There's blood on your leg. I love you. There's blood on your leg. I love you. The malt, the sweet saccharin of love and devotion. Evoke the rich tapestry of all that emotion. Forget all about that and fall in this ocean with me. With me. Twist, snap. I love you. Twist, snap. I love you. Twist, snap. I love you. Your legs, I love you. love you. I really love you. So, das war Twist, eine Live-Solo-Version. Das Lied erschien ursprünglich auf dem Natural History Album 2001. Obwohl es I Include wichtig war, bei der aktuellen Platte an Dynamik zu gewinnen, klingt die Band immer noch sehr bodenständig. Wenn sie wollten, könnten sie immer noch als Straßenmusiker auftreten und das Album fast komplett als Trio spielen. We don't rehearse an awful lot. We spend more time, I think, taking things out of our music. Ja, sicher, wir üben nicht viel. Wir verbringen eher unsere Zeit damit, überflüssige Arrangements wieder rauszunehmen. Wir lassen viel Raum in der Musik. Der Sound ist eher sparsam. Die Produktion ist nicht fett, dennoch klingt sie kraftvoll. Letztendlich klingen wir doch wie ein einfaches, schlichtes Trio. Bis auf das letzte Stück natürlich, The Same Deep Water as Me, mit dem Streichquartett. Aber was soll's. Das habe ich genossen. Es ist doch kein romantisches Lied. What hell, you know, I enjoyed that. It's a romantic song, what can I say? Swim out to the ocean, drown your thoughts out at sea. Dip your hands in the water, same deep water as me. You've been watching for cloudbursts, you've been praying for rain. Drench your soul in the water, cleanse your heart of the stain. Cleanse your heart of the stain. Thank you. The same deep water as me von I'm Clute, sehr üppig arrangiert für I'm Clute Verhältnisse. John Brumwell kommt zwar aus Manchester und genießt zwangsläufig das Prestige, das damit verbunden ist, aber er ist nicht arrogant. Er ist sehr überzeugt von seinen Fähigkeiten, hat aber nicht die Eitelkeit, die manche Manchester-Musiker zur Schau stellen. No, I think I play a little bit of a game. I know that from how people behave, I suppose it's because of Manchester. I know that most bands, and they come from Manchester, and there's a cliche you can fit into. Ich spiele ein Spiel, das mit Manchester zusammenhängt. In Manchester gibt es eine Art Klischeeverhalten in der Hinsicht, und ich will nicht dazugehören. Das würde mich langweilen. Nimm es mir nicht übel, aber ich interessiere mich nicht wirklich für Interviews. Ich interessiere mich nur für das Leben, das Schreiben und Live-Performance und für Sex und Geld und nicht fürs Plaudern. And fucking and money. That's what I'm interested in. I'm not interested in chat. I've nothing missing. I've got you all here. The sound of the thunder, it's sound in your ear. We've no reminder, no old photograph. Did you come for the money? Will you leave for the laugh? So read the words. Read the words. You've got them all here. You've got them all here. For the world. For the world. We're here for the world. And all you've got in it. Colors. You found your feet where you put her. I'm after you, you're after me. The things that we say, the things that we see, we've got to be reminded. Where did you go? What did you see? The times that you rejected. You're after me, I'm after you. The things that we say, the things that we do. We've got to be good looking. Where did you go? What did you see? The time that we reflected. I'm after you, you're after me. The things that we say, the things that we see. We've got to be reminded. Where did you go? Here for the World und A Strange Arrangement of Color, zwei Songs auf der aktuellen Platte I Am Clued, die ineinander übergehen, um den natürlichen Fluss der Musik unter Beweis zu stellen. I Am Clued's Musik ist nicht revolutionär, sondern schon konventionell. Dennoch haben sie ihren eigenen Sound und klingen weder neu noch alt. I don't think so. We don't, even in the studio, we're very aware of certain sounds that we're, you know, it's... Sometimes there's a really good sound you can use, but it's kind of, it's of its time so much that we don't use it. Ich glaube auch. Also manchmal stolpern wir auf einen Hip-Sound im Studio, aber die Wirkung ist so modern klingend, dass wir darauf verzichten. I Am Clued leben irgendwie in einer Luftblase. Wir kennen zwar andere Leute in Bands aus der Zeit, als wir alle hinter den Tresen in Manchester Bars gearbeitet haben. Wir hören alle gerne andere Musik, und zwar als ganz normale Konsumenten. Aber ich höre nicht Musik, um selbst Ideen zu bekommen. Wie Andy und Pete zusammenspielen, inspiriert mich, und das beeinflusst, wie ich Songs schreibe. Es ist gut, sich in seiner eigenen Luftblase zu befinden. Deshalb habe ich keine Ahnung, ob wir hip sind oder nicht. And I think that's exactly right. That's how it should be. Mm-hmm. So, again, I'm not that aware whether or not it is that. Are we in or out or whatever? I don't know. Okay.